Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3. Rudolstadt, 28. September 1789. Es ist erschrecklich lange, dass ich dir nicht geschrieben und von dir nichts empfangen habe. Alle möglichen Abhaltungen häuften sich in diesen 4 Wochen zusammen. Ein Kollegium, das ich zu Ende bringen musste, meine Reise hierher und ein elendes Zahnweh, das mir die erste Woche, die ich hier zubrachte, ganz verdorben hat. Eine sonderbare Sache, so ich dir ein andermal schreiben will und überhaupt ungern schreibe, hat mir noch außerdem eine starke Diversion gegeben. Wie gern hätte ich dich dabei zu Rate gezogen. Sie betrifft ch.c und mein neues Verhältnis mit l.l. Vielleicht wirst du dir die Hauptsache zusammensetzen. Mit der Kalb wird es wahrscheinlich zur Scheidung von ihrem Manne kommen. Auf den Brief, den sie ihm darüber schrieb, hat er so geantwortet, dass er ihrem Willen nicht Gewalt antun wolle, und die Hindernisse, die er entgegensetzt, sind durch einen neuen Brief, den sie ihm deswegen schrieb, ganz widerlegt. Er beruft sich auf eine Liebe, die sie ihm nie gezeigt und nie für ihn gefühlt hat, und auf die seinige, die sie nie erfahren hat. Sein Brief zeigt Delikatesse und Empfindung, aber er ist schlaff und verbessert seine Sache nicht. In Weimar bin ich seitdem nicht gewesen, dass ich dir also von unserer Sache nichts melden kann, schicke aber, sobald du kannst, etwas von deinen Arbeiten an mich, dass ich es Vogt zeigen kann. Schwierigkeiten hat es positiv nicht, und für den Ausgang wollte ich dir stehen. Es muss nur abgewartet werden, bis eine Besoldung, wenn sie auch klein ist, vakant wird. Vorher aber muss die Sache zwischen Vogt und dir so weit berichtigt sein, dass er sogleich mit Lebhaftigkeit für dich handelt, wenn ein solcher Fall eintrifft. Denn es geht hier schnell mit Besetzung der Stellen, weil so viele arme Schlucker darauf warten. An einem Titel, der den Onkel befriedigt, wird's am wenigsten fehlen. Es ist mir eigentlich leid, dass ich vergessen habe, dich mit dem Geheimrat Schmidt bekannt zu machen. Das ist der Cerberus, der auf der herzoglichen Schatulle liegt und der ihm wenigstens die Sache leicht oder schwer machen könnte. Ich bin aber leidlich gut mit ihm und glaube, dass ich ihn werde für die Sache interessieren können. Mit Vogt aber wünschte ich dich in einer ordentlichen Korrespondenz. Ich muss dir aber auch einige Gründe kontra sagen, dass du sie prüfen magst, weil der Schritt doch einmal nicht zurückgetan werden kann, wenn er geschehen ist. Äußere Schwierigkeiten wirst du schwerlich finden und du für deinen Teil wirst bei dem Tausche offenbar gewinnen, aber von deiner Frau und Dorchen bin ich es weniger gewiss. Ich habe während eures Weimarschen Aufenthaltes nicht müßig zugesehen und glaube, einige Bemerkungen gemacht zu haben, die in Anschlag gebracht werden müssen. Für die Frauen wird sich schwerlich ein Zirkel finden, die Bürgerlichen sind gar zu erbärmlich, und mit dem Adel geht es nicht lange gut. Ich könnte dies letztere mit triftigen Gründen belegen, aber erlaß mir sie, wenigstens bis die beiden das Geheimnis gefunden haben, wie man es mit dem Adel halten muß, um nur Vergnügen aus seinem Umgange zu schöpfen, stehe ich nicht für unangenehme Szenen. Was dich betrifft, so wirst du hoffentlich die Bekanntschaft mit Goethe und Herder bald auf ihren wahren Wert herabsetzen lernen, aber mit aller Vorsicht wirst du dem allgemeinen Schicksal nicht entgehen, dass noch jeder erfuhr, der sich mit diesen beiden Leuten liierte. Dein engerer Zirkel wird sich, wie ich voraussehe, bald auf Vogt und allenfalls noch auf Bode einschränken. Herder hat vor einiger Zeit einen unverzeihlich dummen Streich gemacht. Seit jener Zurückkunft aus Italien hatte er nicht gepredigt, weil er erst abwarten wollte, ob er bleiben würde. Wie nun seine Sache entschieden war, so bestieg er zum ersten Male die Kanzel wieder. Alles kam in die Kirche, selbst von Jena aus, und war voll Erwartung. Er predigte über sich selbst und in Ausdrücken, die seinen Feinden gewonnen Spiel über ihn gaben und alle seine Freunde zum Schweigen brachten. Das Te Deum wurde gesungen mit einem Text, der auf ihn gemacht war und in den Kirchstühlen ausgeteilt wurde. Alles ist aufgebracht und hat diese Komödie äußerst anstößig gefunden. Noch ein Beispiel von seinem Savoir-Vivre. Bei der Tafel der Herzogin sprach er vom Hof und von Hofleuten und nannte den Hof einen Grindkopf und die Hofleute die Läuse, die sich darauf herumtummeln. Dies geschah an der Tafel und so, daß es mehrere hörten. Man muß sich dabei erinnern, daß er und seine Frau den Hof suchen und auch vorzüglich durch den Hof souteniert werden, aber genug von diesen Knabenstreichen. Ich mache mir meine Ferien so gut zunutze, als ich kann. Es sind die ersten, die ich erlebe, und es kommt mir wunderlich vor, daß mir eine Zeit vorgeschrieben ist, wo ich frei über mich disponieren kann. Kommenden Winter lese ich die Woche 5 Stunden Universalgeschichte von der fränkischen Monarchie an bis auf Friedrich II. Und 1 Stunde Publische Geschichte der Römer, so daß ich von Ostern 1789 bis Ostern 1790 den ganzen Kursus der Universalhistorie durchgemacht haben muß. Wie? Das ist eine andere Frage. Sehr begierig bin ich nun, wie mein Privatum ausfallen und ob etwas Geld dabei zu holen sein wird. Aber dass mir diese Notwendigkeit, Fakta einzustudieren, äußerst wohltut, fühle ich schon jetzt, und in wenigen Jahren wird diese Anfüllung mit Materialien in meinen schriftstellerischen Arbeiten merklich geführt werden. Hast du Voyage dans la Chassis gelesen? Man macht sehr viel daraus, und ich bin eben daran, sie zu lesen, habe aber wichtige Einwendungen dagegen. Diese Form wäre vortrefflich, wenn sie durch ein Genie ausgeführt worden wäre. Dies aber scheint nicht der Fall zu sein. Schon das Bedürfnis, durch eine Introduktion zu supplieren, was in der Reise selbst nicht hat angebracht werden können, verrät einen stümperhaften Plan. Ein Künstlergenie würde die ganze griechische Geschichte ungezwungen in die Reise selbst zu verflechten gewußt haben, und zwar mit einer solchen Ökonomie, daß jedes nur an der Stelle erwähnt worden wäre, wo es zum Verständnis des nächstfolgenden gedient und die höchste Wirkung getan hätte, dann scheint mir auch keine strenge Wahl des Interessanten darin stattgehabt zu haben. Man sieht, wie mühsam er zum Beispiel die Topographie und dergleichen von einzelnen Inseln, Städten und so fort zusammentrug, um dadurch Leben und Wahrheit in seine Schilderung zu bringen. Aber was liegt uns so sehr an der geografischen oder naturhistorischen Beschaffenheit von Örtern, die nicht mehr sind und auch, da sie waren, nicht viel zu bedeuten hatten? Es ist schon ein großer Fehler, dass die Leser, für die das Buch geschrieben ist, ganze Seiten überschlagen. Der Franzose blickt sehr stark durch, und oft der junge Franzose. In der Einleitung ist viel Deklamation. Ich habe den Livius mit hierher genommen, den ich jetzt zum allerersten Male lese und der mir überaus viel Vergnügen gibt. Warum habe ich nicht griechisch genug gelernt, um den Xenophon und Thukydides zu lesen? Mein eigener Stil ist noch nicht historisch und überhaupt noch nicht einfach, und nach den Neueren möchte ich ihn doch nicht gern bilden, am wenigsten nach Gibbon, dem so hochgepriesenen. Lebe wohl, was ich an Briefen versäumt habe, hole ich nach, tue du ein Gleiches. Ihr seid doch gesund und wohl. Ich könnte hier glückliche Tage leben, aber die Arbeiten drücken mich, und über eine Woche war ich wegen Zahnschmerzen unfähig zu Vergnügen und Arbeit. Grüße Minna und Dorchen, und der Letzten bringe ein kleines Versprechen in Erinnerung. Der Minna schicke ich das Blatt für ihr Stammbuch, sobald sich eine Muse meiner erbarmet. Lebe wohl, dein Schiller.